der Stück zu jedem ihrer Kriege. Du bist nicht frei, du bist hier gefangen in diesem System ein Leben lang. Du bist nicht frei, du bist hier gefangen in diesem System ein Leben lang. Und du gehst immer weiter, während man dich Stück für Stück in Ketten legt.